Wäsche machen ist voll asozial und brutal. Wieso denn? Guck doch mal, wir saugen die Wäsche ein, wir machen sie nass, wir schleudern sie durch, als ob das nicht genug wäre, wird sie im Anschluss auch noch aufgehängt. Zeit, jemanden aufzuhängen. Ja, genau. Los, mach dich nackig, du Sau. Jawohl, er hängt die Klamotten. Hängt sie, sind alle nass, hängt sie. Gehört? Reinstecken, 100 Grad und gib ihn! Wie, so wie die Hexen auf dem Scheiterhaufen damals? Boah, cool! Schmeckt das? Durchgekochte Klamotten? Das ist aber nicht vegan. Angekokelt schmecken sie am besten. Man will uns immer an die Wäsche.